Schnabelaufnahme! Mein es geht doch gleich los, oder? Jetzt? Okay. Mein Arschloch öffnet sich nicht mehr. Oh mein Gott. Mein Darm ist voll, die Schüssel leer. Das wird Nummer 1 Shit. Mir gehen meine Unterhosen auf. Ja, mehr Emotion, Bill, mehr! Genau so, und? Ich warte schon Ewigkeit. Endlich ist es jetzt so. Schwuler, du musst schwuler sehen. Ich mach Badezimmertür auf. Und jetzt press die Scheiße raus. Ich muss dringend aufs Klo. Mein Hintern zerschellt. Es wird langsamer Zeit, dass die Scheiße fällt. Mit meinem Po genau aufs Klo. Das ist doch viel zu jung, auf. Das verkauft sich doch nicht. Du musst wie ein Mädchen singen. Los, Bill, wie ein Mädchen und irgendwann scheiß ich dich zu sein. Genau. Dringend aufs Klo. Also, ich will jetzt ehrlich zu dir sein, das war relativ scheiße. Aber ich hab mir so viel Mühe gegeben. Ja, komm mal wieder runter, ey. Aber ich verspreche dir was. Hinten liegt ein Knebelvertrag, den unterschreibst du jetzt. Da ist übrigens auch eine Klausel drin, dass ich einmal in der Woche mit dir schlafen darf. Und wenn du dich ein bisschen schwuchteliger anziehst, dann hast du eine große Karriere vor dir. Wirklich? Ja, ich spreche aus Erfahrung. Okay, cool. Alles klar. Tschüss. Joey. So, wer ist denn jetzt hier als nächstes auf meiner Liste? Wie wird das ausgesprochen? Jeff!